Ich verfalle mich selbst ins Netz der Erinnerung. Krieche langsam ins Zentrum, den Mittelpunkt, wo kein klares Sehen erwünscht ist. Ich zerlege die Gedanken wie Holzscheite und brenne nieder das glücklose Vergangene. Durch das Geäst erblicke ich nur vage das Zukünftige, will nicht blicken auf mehr, wie endlich das Lachen ist. Vorbeiziehen die Wolken, du gehst spurlos, ich folge dir nicht, habe das Gehen noch nicht wieder erlernt.